Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiowissen. Montag bis Freitag die ganze Welt des Wissens. Kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr. Die Bewegung von Qi fördert Formen. Die Bewegung von Formen fördert Leben. Ist Qi gesammelt, entsteht Leben. Ist Qi zerstreut, tritt der Tod ein. Für den westlich geschulten Geist sind Metaphern dieser Art beides. Einerseits ein Greuel, weil rational nicht fassbar, andererseits zutiefst faszinierend, weil sie Symbol für ein Geheimnis zu sein scheinen. Ein Geheimnis, das sich einer raschen Entzauberung entzieht. Das Rätsel Qi kann eine lebenslange Aufgabe bleiben. Und womöglich ergeben sich nach Jahrzehnten andere Antworten als zu Beginn. Qi. Inzwischen stößt man auch bei uns relativ häufig auf diesen Begriff, weil asiatische Bewegungskünste wie Qigong und Tai Chi Chuan immer bekannter werden. Und auch das Interesse an chinesischer Medizin wächst. Das Konzept Qi wird allerdings häufig mit wolkig-nebulösen Erklärungen verbrämt. Impliziert wird das Vorhandensein einer unsichtbaren Art von Energie, über die jeder Mensch verfügt, die aber offenbar nicht jedem ohne weiteres bewusst ist. Außerhalb Asiens war der Begriff Qi lange nahezu unbekannt. Er entstand zur Zeit des kaiserlichen Chinas. Belegt ist er bereits in einem chinesischen Lexikon aus dem 1. Jahrhundert nach Christus. Der Berliner Sinologe Dr. Manfred Kubni. Der Qi-Begriff ist einer der ältesten Konzepte in der chinesischen Kultur. Vom Bild her zeigt uns das Piktogramm oder das Schriftzeichen Qi zwei ineinander verwobene Bilder. Oben zeigt es uns aufsteigende Wasserdünste und im unteren Teil eine Reispflanze. Und wenn man das ganz archaisch sehen möchte, kann man sagen, dass Qi so eine Art Dunstbildung über Reisfeldern darstellt. Und zwar in dem Sinne, dass wenn man morgens auf ein Reisfeld geht, sieht man eben den morgendlichen Dunst, der dann über den Tag verteilt verschwindet und am Abend wieder erscheint. Und so erhält der Bauer oder überhaupt der Mensch des chinesischen Altertums den Eindruck, er bewege sich in einer atmenden Natur, in der Himmel und Erde in einem Austausch stehen. Und dieser Austausch von Himmel und Erde, das ist die Interferenzzone des Lebens. Und deshalb wurde Qi zu einem Lebenskraftkonzept. Interferenz bedeutet die Überlagerung von Wellen. Himmlisches und Irdisches berühren sich also in dieser Vorstellung und erzeugen dabei eine dritte Sphäre, die des Menschen. In China sprach man von den sogenannten San Cai, das sind die drei Potenziale oder die drei Entitäten. Die hießen Yin und Yang und die Mischung von Yin und Yang. Oder Himmel, Erde und das, was dazwischen ist, repräsentiert durch den Menschen, ja, sodass wir Himmel, Erde und Mensch haben. Oder wenn wir das auf die Ebene der körperlichen Erscheinung eines Lebewesens nehmen, würde man sagen, Geist, Synonym für Yang, Körper, Synonym für Yin und Qi, Synonym für die Mischung von Yin und Yang. Die Urenergie Qi manifestiert sich in den beiden Polen Yin und Yang. In ihrer populärsten Interpretation stehen sie für das Weibliche und das Männliche. Davon lässt sich eine Reihe von Analogien ableiten. So symbolisiert Yin beispielsweise auch das Dunkle, Weiche, Kalte und Passive und Yang das Helle, Harte, Heiße und Aktive. Beide Kräfte ergänzen und bedingen einander und stets ist das eine auch im anderen enthalten, so wie es das berühmte Yin-Yang-Symbol illustriert, in dem die schwarze Seite einen weißen und die weiße Fläche auch einen schwarzen Punkt enthält. Zusammen ergeben sie sozusagen das Gewebe des Lebens. Auch im Menschen finden sich beide Prinzipien. Sie gehören zu ihm wie das Ein- und Ausatmen. Angestrebt wird ein Ausgleich zwischen den Polen. Dabei gibt es aber niemals einen Stillstand. Stets sind die Dinge im Fluss, im Wandel. Die klassischen chinesischen Vorstellungen von der Natur des Lebens spiegeln die Gesellschaftsstrukturen der Zeit wider, in der sie entstanden sind. In sie flossen die damaligen Vorstellungen über den idealen Aufbau des Staatswesens ebenso ein wie äußerst exakte Naturbetrachtungen. Über die feine Lebenskraft, die alles Existierende durchdringt, wurde in vielen Kulturen spekuliert. Was ist es, das Pflanzen, Tiere und Menschen entstehen lässt? Was hält die Welt im Innersten zusammen? Begriffe wie das indische Prana oder die Orgon-Energie des Psychoanalytikers und Soziologen Wilhelm Reich wurden zur Beantwortung dieser Frage herangezogen. Der kulturelle Hintergrund färbte jeweils die Denkmodelle. Auch in China bestimmte die jeweils vorherrschende Weltsicht, wie Qi definiert wurde. Manfred Kubni. Zum Beispiel in der Song-Zeit von 960 bis 1200 circa nach Christus hatte man ein Weltbild von Qi, das jetzt unserem Weltbild vielleicht am nahesten kommt. Ja, es war sehr materiell orientiert. Qi hatte eher den Charakter eines Stoffes, der sehr verdünnt ist, sich aber verdichten kann und damit sichtbar werden kann. Die Vorstellung von einer Lebenskraft, die mit äußerlichen Methoden registrierbar und fassbar ist, kommt dem westlichen Wissenschaftsverständnis entgegen. Doch eine Übertragung des Konzeptes in unsere Sprache und Lebenswirklichkeit ist ohne Bedeutungsverlust kaum möglich. Unser Weltbild, das wir hier im Westen pflegen, zumindest wenn wir den Begriff Qi hören, ist immer auf ein Konzept gerichtet, das als Energie in irgendeiner Form bekannt ist. Nun wird diese Sache etwas schwierig für uns, denn der Energiebegriff, so wie wir ihn heute verstehen, aus physikalischer Sicht oder vielleicht auch aus spiritueller Sicht, ist kaum Teil eines Gedankengutes eines Gelehrten aus dem 4. Jahrhundert nach Christus gewesen. Zudem veränderten sich auch in China im Lauf der Jahrhunderte die Erklärungsmodelle. In der Zeit der Ming-Dynastie von 1368 bis 1644 etwa hat man alle Erfahrungen idealisiert. Also wurde das Konzept Qi von einem anderen Konzept, nämlich des Herzens, also Welt, Seele, ersetzt. Und aus diesem für uns jetzt vielleicht spirituell gedachten Weltbild hat man das Konzept der Lebenskraft heraus definiert. Qi ist ein äußerst schillernder Begriff, der unter anderem auch Atem, Luft, Gas, Nahrung, Geruch oder Emotion bedeuten kann. Das traditionelle Standardwerk der chinesischen Medizin, der Gelbe Kaiser, arbeitet zwar mit dem Modell, liefert aber keine klare Definition. Für den Sinologen Manfred Kubni ist Lebenskraft die angemessenste Übersetzung. Lebenskraft lässt Deutungen offen. Wir müssen sehen, eine Definition von Lebenskraft ist eine äußerst subjektive Angelegenheit. Denn jeder fühlt sich anders, jeder definiert wahrscheinlich seine Umwelt ein bisschen anders. Jeder hat andere Lebenserfahrungen und wir werden kaum auf dieser Ebene eine einheitliche Wahrnehmung von Leben und daher von Lebenskraft feststellen können. In der europäischen Philosophie würde vielleicht das Elan Vital-Konzept des Franzosen Henri Bergson dem Qi-Begriff nahekommen. Gemeint ist damit eine schöpferische Entwicklungstendenz, die der Evolution und den biologischen Lebensprozessen innewohnt. Mit feingeistigen Philosophien konnte Chinas kommunistischer Revolutionsführer Mao Zedong weniger anfangen. Seine Roten Garden wollten aus der neu gegründeten Volksrepublik alles verbannen, was an die feudalistische Vergangenheit erinnerte, einschließlich traditioneller Denkmodelle wie Konfuzianismus und Taoismus. Doch gerade letzterer ist eng mit dem Qi-Begriff verbunden. Als die Pekinger Führung entdeckt, dass altehrwürdige philosophische Konzepte aus China für den Westen eine gewisse Attraktivität besitzen, beschließt sie, das Qi-Modell zum Exportschlager zu machen. Allerdings in einer Form, die den kritischen Fragen westlicher Wissenschaftler standhalten muss. Wir haben in China wohl eine Wissenschaftlichkeit, die sich sehr an unsere Form der Rationalität anpasst, denn man möchte gerne vorankommen im Land. Man möchte wissenschaftlich am besten überholen. Man möchte zum Mond fliegen. Mit Yin und Yang und fünf Elementen wird man kaum einen Fuß auf den Mond bringen. Ja, aber mit den Techniken des Westens sehr wohl. Konsequenterweise wird auch das Qi-Konzept überarbeitet. Sie können das zum Beispiel sehen an den Definitionen, die beispielsweise in den 90er Jahren über Qi entstanden sind. Also da wurde Qi bezeichnet als empfangene Infrarotstrahlung im Niederfrequenzbereich. Also das ist im Angebot. Infraschall war auch im Angebot. Biologischer Ionenfluss ebenso. Sichtbarer Strahleneffekt oder weicher Strahleneffekt. Und die letzte sehr artifizielle Definition, die formuliert worden ist, hieß informative Wellenbewegung einer ordnenden Wandlung. Da sehen Sie, wie groß die Distanz geworden ist zwischen Luftschichten oder Dunstbildung über Reisfeldern und einer informativen Wellenbewegung einer ordnenden Wandlung. Für den Taoismus ist Einheit das absolute Ideal. Sie ist ursprünglich gegeben. Doch mit der ersten Zellteilung, mit Geburt und Wachstum, beginnt die Abspaltung und damit nach taoistischer Auffassung auch der Prozess der Ausfransung, des Zerfalls. Es gibt einen Schlüsselsatz in den chinesischen Klassikern, der heißt, es gibt nur ein Qi. Und wenn wir Qi verstehen möchten, dann müssen wir sehen, dass ein belebter Körper eine Einheit darstellt. Aus der Welt der Einheit entfaltet sich die Welt der Bipolarität in Form von Yin und Yang. Die Theorie sagt, im mütterlichen Körper sammelt das menschliche Wesen vor dem Zeitpunkt der Geburt Qi an. Also das ist die Zeit, in der der Mensch Lebenskraft akkumuliert. Schädigungen während dieses Vorganges sind für die spätere Entwicklung äußerst dramatisch. Aufgabe des Menschen ist es, sein mit der Geburt empfangenes Ursprungs-Qi, auch Nieren-Qi genannt, so lange wie möglich zu bewahren und nicht durch einen ungesunden Lebensstil vorzeitig zu verschwenden. Das vorgeburtliche Qi ist eine feste Größe, die sich nicht ändern lässt. Das nachgeburtliche Qi allerdings kann gepflegt und vermehrt werden. Durch richtige Atmung, Bewegung und Ernährung ebenso wie durch mentale Gelassenheit. Hier kommen Bewegungskünste wie Qigong, wörtlich Arbeit mit dem Qi, und die Kampfkunst Tai Chi Chuan ins Spiel. Da der Taoismus den Glauben an ein Jenseits oder eine Wiedergeburt nicht kennt, lag die Überlegung nahe, zumindest das gegenwärtige Leben so lange und so gut wie möglich auszukosten. Auf rein mechanische oder technische Weise lässt sich die Lebenskraft Qi allerdings nicht kultivieren. Qi ist nicht quantitativ, ist nicht in Mengen spürbar, wie man ein Auto mit Benzin füllen würde. Das ist es nicht, sondern es ist vor allen Dingen subjektiv spürbar. Das Qi-Gefühl äußert sich bei jedem unterschiedlich. Manche empfinden das als Wärme, manche empfinden das als Kribbeln, manche empfinden das als Gänsehaut. Oft ist es so, dass im Laogong-Punkt, also die Mitte der Handfläche, das Qi-Gefühl am Anfang verstärkt auftritt. Sui Xiaofei, Experte für traditionelle chinesische Bewegungskünste. Der gebürtige Chinese lebt seit vielen Jahren in Deutschland und unterrichtet neben Tai Chi Chuan und Qigong auch Kampfsportarten wie Wushu. In der chinesischen Kampfkunst, das ist die Betonung auf Kunst und nicht auf Kampf, gibt es die äußere Schule und die innere Schule. Die äußere Schule versucht vor allen Dingen durch äußere Figuren, zum Beispiel einen Fauststoß oder eine bestimmte Haltung, die Kunst des Kämpfens nach außen zu demonstrieren. Die innere Kampfkunst aber beschäftigt sich eher mit dem, wie kann ich meinen Körper geschmeidig dahingehend bewegen, dass mein Qi-Gefühl in mir weiter gestärkt wird. Beide schließen sich aber nicht aus, sondern bedingen auch hier einander. Chinesische Kampfsportarten, wie sie etwa in Kung-Fu-Filmen präsentiert werden, erwecken oft den Eindruck, wichtig sei der Sieg über einen äußeren Feind. Doch vor allem die eigene Trägheit und Schwäche sollen überwunden werden. Und dieser Gegner ist man selbst. Das heißt, man spürt sich selbst, man spürt seinen Rücken, seine Beine, seine Gelenke, seine Sehnen und Bänder. Und durch bestimmte Übungen, durch regelmäßiges Üben, gelangt man dazu, dass man den Körper in Beherrschung hat, dass man das Qi-Gefühl entwickelt. Im Westen populär geworden sind die oft spektakulären Darbietungen der Shaolin-Mönche. Auch für sie gilt die Unterscheidung zwischen innerer und äußerer Ausrichtung. Manfred Kubny. Die Shaolin-Kampfkünste werden auch äußeres Kung-Fu oder Gung-Fu genannt, während Tai Chi und Qigong Neigong, also innere Übungen, genannt werden. Bei Neigong geht es nicht so sehr darum, einen äußersten Effekt zu erzielen, sondern in erster Linie eine innere Koordination zu erzeugen. Der Effekt ist beim Shaolin nach außen gerichtet. Also ein Brett durchschlagen beispielsweise. Das ist eine typische Außengeschichte. Während beim Neigong der Effekt nach innen gerichtet ist. Und nach innen gerichtet heißt, einen Zustand zu kreieren, der möglichst lange überdauert, also möglichst lange leben. Yang Sheng, die Langlebigkeitstechniken, fordern vom Übenden also nicht nur physische Kraft, sondern auch Konzentration und mentale Fokussierung. Die eigene Aufmerksamkeit hilft, energetische Prozesse in Gang zu setzen. Natürlich ist das Bewusstsein das Instrument, mit dem der Mensch sein Leben überhaupt wahrnehmen kann. Daher heißt es in den klassischen Schriften, dass der Geist das Qi lenkt. Und es gibt schöne Sprüche darin, das heißt, höre nicht mit den Ohren, höre mit dem Geist, höre nicht mit dem Geist, höre mit dem Qi. Oder dass Konzentration der Aufmerksamkeit auf einen Körperteil bewirkt, dass das Qi dahin strömen würde oder kann. In der chinesischen Medizin geht man davon aus, dass sich das Qi entlang bestimmter gedachter Leitbahnen, den Meridianen, bewegt. Meridiansystem könnte man so als Leitbahnen im Körper sich vorstellen. Jede Leitbahn ist einem bestimmten inneren Organ zugeordnet. Wie so Zufahrten zu Autobahnen kann man sich so vorstellen. Die 12 Hauptmeridiane sowie die 2 Sondergefäße sind so große Autobahnen. Und wir haben dann Zugangspunkte, sage ich jetzt mal, zu den Autobahnen. Und das kann man sich als Meridianpunkte vorstellen. Mit dem Konzept des Meridiansystems arbeiten auch Methoden wie Akupunktur oder Moxibustion. Mit letzterem ist das Erwärmen von bestimmten Körperpunkten gemeint, oft durch das Abbrennen von Beifußkegeln auf der Haut. Wenn mal ein Stau irgendwo ist, dann probiert man durch bestimmte Maßnahmen, durch Qigong-Übungen, durch Klopftechniken, durch Nadel-Akupunkturbehandlungen dann solche Staus zu lösen und in Fluss wiederzubringen. Qi-Übungen passen sich dem natürlichen Rhythmus von Ein- und Ausatmung an. Deshalb gibt es im Qigong auch diese 4 Phasen, wo wir einatmen, ruhig diese Atmung in den ganzen Körper durchfließen lassen. Kann ja jeder Zuhörer oder Zuhörerin mal mitmachen. Einatmen, ruhig in den Bauch einfließen lassen, dann ausatmen, den ganzen Körper entspannen. Und dadurch dann letztlich die 4. Phase des Nichtstuns, des Geschehenlassens, des wirklich Einkehrenlassen des Qis in die jeweiligen Glieder bzw. Extremitäten, in die inneren Organe hinein. Ruhige Atmung in Verbindung mit harmonischen Bewegungen. Nachvollziehbar, dass das die Vitalkräfte stärkt. Doch kann man mit Qi auch Krankheiten heilen? Viele Mythen ranken sich um vermeintliche oder tatsächliche Meister, die in der Lage sein sollen, ihr eigenes Qi zu sammeln und dann auf andere Menschen zu übertragen. Es gibt Qigong-Übungen, wo der Qigong-Therapeut den Qi-Empfänger dazu anleitet, seine oder ihre eigenen geistigen Vorstellungen dorthin zu lenken, um das eigene Qi wieder zu stärken. Sprich aber, das Qi kommt nicht von dem Therapeuten, sondern der Therapeut begleitet nur und coacht sozusagen den Patienten nur dazu, wie man das eigene Qi wiederfindet. Die Vorstellung, man könne das eigene Qi ausstrahlen, findet sich bereits in frühen Überlieferungen. Das heißt also, man könnte Qi abgeben auf eine andere Person. Jetzt ist die Frage, ist es wirklich so, dass man etwas Stoffliches überträgt? Oder nach den etwas neueren Gedanken aus der Qigong-Forschung der 90er Jahre, könnte man auch sich vorstellen, ob man nicht eine Form von Ordnung überträgt. Vielleicht auch durch Synchronisation der Hirnwellen oder so, dass man tatsächlich Ordnungssysteme impulsartig überträgt. Das Übertragen einer Ordnungsinformation. Auch so könnte man Heilungsprozesse definieren. Allerdings setzen diese auch die Mitarbeit des Patienten voraus, sowie Geduld und Ausdauer. Beispiel Bandscheibenvorfall. Nicht durch die Operation, sondern durch die eigene Aktivität. Selbst machen, selbst üben. Qigong-Therapeutin Lena Duhung. Sie hat viele Jahre an chinesischen Krankenhäusern mit Patienten gearbeitet und organisiert heute Fachausbildungen im Internationalen Lao-Shan-Zentrum in Hamburg. Auch sie betont, die besten Erfolge erzielt, wer bewusst übt. Wenn du Arm hebst, wo denkst du? Denk in deinen Meridialpunkt, denk in Meridial verlaufen. Ja, denk in deine Ellbogen sinken, denk in deine Hüfte entspannen. Das heißt, nicht nach außen denken, sondern an dich selbst, ja, was du heilen willst. Qi, die geheime Substanz des Lebendigen, ist einerseits unsichtbar, andererseits aber auch im Überfluss vorhanden. In der Natur, der Luft, der Nahrung, der Bewegung, in Gefühlen und Gedanken. Also so gesehen muss man sagen, alles ist Qi. Und da haben wir das Problem, wenn etwas alles ist, ist es auch gleichzeitig nichts. Das Akzeptieren von Paradoxien steht dem asiatischen Denken vermutlich näher als dem westlichen. Dass sich Gegensätze nicht unversöhnlich gegenüberstehen müssen, sondern auch befruchten können. Dass alles Lebendige sowohl Werden als auch Vergehen umfasst. Auch für den Westen könnte eine Besinnung darauf von Vorteil sein. Ich würde mal sagen, wir sollten uns damit abfinden, dass die Definition von Qi sich stetig auch in 200 Jahren verändern wird, sodass Qi eine Art Lückenparadigma ist. Genau immer das bedeutet, was wir noch über den Urgrund des Lebens nicht wissen. Sie hörten Qi, die geheimnisvolle Kraft, von Gerda Kuhn. Es sprachen Caroline Ebner, Christian Baumann und Yaji Mai. Technik Michael Krogmann, Regie Frank Halbach. Eine Sendung von Radio Wissen.